Und ab 19 Uhr heute Abend am Mikro. Okay, one. Zahl ihr zwei Teilen. Mann, Jesus! Geht's wieder rund, aber erst ab 20 Uhr mit dem Telefon. Hallihallo, guten Abend. Ab 20 Uhr machen wir deinen Telefon. Und dann grüßt sich wieder, wer Rang und Namen hat, hier in der Gegend. Vielleicht sage ich jetzt schon mal die Telefonnummer durch. Das ist also die 00 33 88 75 54 und nochmal 54. Aber bitte erst ab 20 Uhr. So, jetzt Zeit, dass hier mal eine neue Platte reingeschickt wird. Ganz heiß. Hier ist Radio Power Play. Von Samantha Fox. Flashback. Rolf House, Samantha Fox. Power Station. Hier ist Radio. Radio Powerplay. Jetzt habe ich den Axel aus Kehl, Kittersburg. Hallo? Ja, Axel, du musst mich. Ja, genau. Okay. Bisschen leiser machen dein Radio. Ja, da ist einer, der macht es. Ja gut, ich grüße Torpede Fuchs, das Segel, Sandra, Tina, Maike, Dennis und Markus, der neben mir sitzt. Und ich hätte gern den Musikwunsch von Anthrax, I'm the Law. I'm the Law? Ja, kannst du das in der nächsten halben Stunde bringen? Warte mal kurz, ich gucke, ob ich es dabei habe. Sekunde, ja? Ja. Ich hab sie bei. Ja, gut. Kommt. Tschüss. Also, tschüss. Michael aus Jürlingen, jetzt bist du drauf. Jürlingen ist da hinten hinter Berghausen da. Ja, richtig. Richtung genau. Weingarten. Richtig, genau. Ja. Also ich sehe jetzt nochmal den André, der muss sich gerade drüber da so abmüht, die Heizungsbedienung noch zu machen. Aha. Die Hildegard, den Ralf, die Michaela, den Peter, Karin, der Alo, der Dirk. Die ganze 4093, alle vier Züge, unser Dienststellenleiter und ja, alles was da sonst noch bräuchte und bräuchte. Okay, und was wollen wir hören in Jürlingen? Von der Ärzte Geschwisterliebe. Okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss, Lev. No, no, Geier, Geierle, Karin, Robert, mit dem Lied Bring Me Edelweiß. Bring Me Edelweiß. Genau. Alles klar. Now it's time for you to stay. The new dimension is Radio Powerplay. Radio Powerplay bringt besondere Wünsche. Na Freunde, mit den besetzten Telefonleitungen, das wird ein Problem. Wir überlegen uns, ob wir noch ein paar Leitungen dazu bestellen. Dass ihr da besser durchkommt. Ja, da müssen wir erstmal die Techniker von der Post hier fragen, von der französischen Post, weil ja unser Studio in Straßburg ist. Alles klar? So, jetzt geht's weiter mit dem Edelweiß. Hallo! So hört man seinen Disco-Schrei. Dem Disco macht den Sehne frei. Powerplay. Glückwunsch hätte ich noch von der Ärzte Claudia Schäfer. Claudia, das sind also drei Ärztetitel, die auf der Indexliste stehen. Das heißt, die dürfen wir nicht mehr laufen lassen. Und zwar Claudia, Schwanz ab und was habe ich hier noch stehen? Warte mal. Claudia, und noch einen. Die darf man nicht mehr laufen lassen. Da gibt es eine Indexliste, ja? Ja. Und die sind auf der verbotenen Liste, tut mir leid. Ja, dann nehmen wir 1000 Mädchen, würde ich sagen. 2000 Mädchen? Das kannst du haben. Also, tschüss. Tschüss. Ja, ein Stammherr aus Karlsruhe, Daniel. Hallo. Hallo. Ja. Servus, Charlie. So. Erstmal vielen Dank für die 10 Mark, die du mir geschickt hast. Genau, die hast du nämlich gewonnen und heute Abend gibt es übrigens wieder so ein Spiel, da gibt es 10 Mark zu gewinnen pro Frage. Genau. Und dann habe ich mal eine Frage. Der Sender in Deutschland, welcher Regionalsender ist? Den kriegst du da nicht rein, der ist weiter südlich. Elsass? Elsass oder Wittelsall? Nee. Der wird aber Richtung Freiburg stehen. Ah, wo ist das? Auf dem Feldberg. Ah, das kenne ich, da habe ich Werbung gelesen. Das ist aus Bayern, so viermal macht das mit euch zusammen. Aus Bad Schissingen. Ehrlich? Da weiß ich gar nichts davon. Okay. Doch. Also weiter. Okay. Jetzt machen wir einen auf Kontraste. Abgefahren. Powerplay. 0033 88 75 54 54. Alles klar? Okay, dann Tobias ruft nochmal an. Tschüss. Tschüss, Schatz. Und dann grüße ich dich und alle Bayern-Fans. Hallo! Alles klar! Und Bayern! Und tschüss! Du hast jetzt kaum zum Netz kein Bock, dann hör doch jetzt einfach Power Rock! Die Sendung kommt von Radio Power Play und alle Heavy Freaks für sich okay! Power Rock! Power Rock! Hier ist immer noch Amigo! Charlie 2000! Radio Power Play, the future from the world, and the greatest radio station in the universe. Radio Power Play. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Let's go. Well, here I am again, ladies and gentlemen. Here I am again. Hiya, Professor. And we'll be off to romantic Hawaii. This is Radio Power Play. Move your body to the beat. Lass mich heute Nacht dein Knutschbier sein. Ja, allerdings. 1940 Minuten, Radio Powerplay. Also so geht's nicht weiter, gell? Meine ich auch. Also so geht's nicht weiter, gell? Alles Gute, die Geburtstag haben heute von Radio Powerplay. Testing, testing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Let's go. Well, here I am again, ladies and gentlemen, here I am again, hiya Professor, and we'll be off to romantic Hawaii. This is Radio Powerplay. Body to the beat, yo, move your body to the beat, move your body to the beat, yo, move your body to the beat. I wish I had wings for a day. Jetzt kommt die Birgit aus Ichenheim. Hallo. Hallo, ich bin die Birgit aus Ichenheim und ich grüße die Mildred, die Heavy Katja, die Cindy, die Sandra und jetzt in der Bayer. Dann grüße ich die Thomas, die Sandra, Martina, Jasmin und Madi und Stolle immer. Christina, ganz klasse und Babel, ab und daher aus Ichenheim. Dann der Club der Ungeküssten, der Wute, die Almeschwer, Mohlburger, die Ordner, der Rex, der Christian Wieser, der Karl-Heinz Beck, der Samir, der Heinz, der Fischi, der Fellner, Brigitte, Tanja, Mario, Loli, Toki, Ration und ganz und tausendmal ganz herzlich der Murat. Und natürlich ich. Danke. Du hast immer zwei super Namen bei deinen Grüßen drin. Du hast schon ein paar Mal angerufen. Ja? Und zwar Club der Ungüßen finde ich gut und Stolle immer. Das ist so ein richtiger Name, der bringt es irgendwie. Oder? Findest du nicht? Stolle immer. Okay, was willst du hören? Bitte? Was willst du hören? Tear Drops and Moment in Moment. Alles klar. Okay, und tschüss. Freunde, alle Leitungen sind wieder voll, 20.25 Uhr und hier am Donnerstag, heute Abend am Mikro. Läuft das? Charlie 2000. So Freunde, alle die gerade anrufen, legt mal den Hörer auf die Seite, jetzt machen wir erst ein bisschen Werbung, es ist nämlich 20.56 Uhr, müssen wir ein bisschen Werbung machen. Okay, 1, 2, 3, 4. Aufgepasst, die rosa-roten Zeiten gehen weiter. Über 600 rosa-rote Städteverbindungen der Bahn zu fantastisch günstigen Preisen. Da reisen Sie schon ab 15 Mark nach. Alles weitere über die rosa-roten Städteverbindungen bei allen Fahrkartenausgaben, DER-Reisebüros und den anderen Verkaufsagenturen der Bahn. Ich hoffe, ihr versteht das mit der Werbung. Wir sind Privatsender und leben von der Werbung. Ja. Hey, Telefon! Hollywood ruft an! Hallo? Wer spricht denn da? Und jetzt ist dran der Lars aus Sassbach-Walden. Hallo, Lars. Ja, meine Eltern, mein Bruder, meine Oma, also und der Georg soll auch noch auf anrufen. Alles klar. Also, Glückwunsch fertig von ja. Ärzten Helmut Kohl. Kann ich nie bringen, ist politisch. Jens Spiet, Wendelang. Alles klar, mach ich. Tschüss. Okay, tschüss. Und jetzt komm, bring mir den Hinweis. Nach Nussbach. Wir gratulieren. Radio Powerplay. Gratulieren. Also Sandra, du hast eine Stimme wie ein Mann. Ja, ich weiß, ich bin immer noch heiser. Immer noch heiser. Immer noch so heiser, Sandra. Genau. Okay. Also, ich grüße Markus, Jochen, Ute, Heike, Melle, Wolf, Adni, Kegit, Milde, Olaf, Esti, Jörg, Sonja und alle Lehrer von der Hauptschule Altene. Dann grüße ich ganz besonders eine Frau am Telefon, die mich jetzt so 3-4 Stunden begleitet hat. Aber sie soll mir bitte Deutsch sprechen, Französisch verstehe ich nämlich nicht. Dann grüße ich den Wolfgang Kiechner. Kennst du ihn? Wie heißt der? Wolfgang Kiechner. Nee. Kennst du ihn nicht? Nee. Weiter? Ja. Okay. Ich habe dir ja letztes Mal ein Hausrezept gegeben, ja? Ja. Für dein, und zwar in Korea habe ich dir empfohlen, 100 Grad, also bis kochen, dann trinken. Hast du das gemacht? Nein, kalt schmeckt besser. Kalt schmeckt besser, ja, ja. Gut, aber deine Heiserkeit muss ja weggehen. Ich habe da noch ein anderes Hausrezept, du. Ja. Das wirkt noch besser. Pass mal auf. Du gehst her und schaltest die Kochplatte, die große, auf 3. Ja. Und wartest, bis sie richtig rot glühend ist. Okay. Dann setzt du dich drauf. Ja. Und dann spürst du den Halswind nicht mehr. Ah, ja. Ehrlich? Du, musst mal probieren. Alles klar. Tschüss. Gut, alles muss ich machen. Ach so, ja. Na ja, Dr. Stein von Halloween. Okay. Tschüss. Tschüss. So, Phil Collins. Phil Collins. Andreas Meyer aus Nonnenweiher. Ja, ich das reimt sich, Andreas Meyer aus Nonnenweiher. Ja, ich möchte grüßen den Thomas, der morgen Geburtstag hat. Oh. Den Stefan, den Kai, den Tobi, den Roland, den Billa, der Heiko Hels, Nonnenweiher, der Huska, der Michael, der Biggi, der Moser, der Baumka, der Trommler, der Höhler, Michael, die C-Jugend als Kürzel, besonders die Trainer Joachim von Konrad, der Eddie, der Rainer, der Dirk, dich, Charlie, danke. Dein Team, die alle Lehrer aus der Ichenheimer Realschule, besonders Herr Thoma und Papi, Schaulehrer und alle, die mich sonst noch kennen. Okay. Und ich wünsche mir Hannes Gröger, von Hannes Gröger, der blonde Hans. Das kriegst du. Alles klar. Und tschüss. Aus Bischmeier, jetzt bist du dran. Also ich grüße erstmal dich, Charlie, und dein Radio Powerplay Team. Danke. Dann grüße ich doch Sunny, Boba, Berger, Spritzi, Tobi, Sauer, Mike, Heiko, Kaschner, Ronny, Strumpfer, Pape, Iris, Stefan, Claudia, Bobby, Rainer, Serra, meine Eltern, das gute Kreuzteam aus Kubenheim, Schnitt, Orhan, Claudia, Manuela, die Siebenbälle aus Kubenheim, Melanie, Onkel Rui, Steve, Wolf, die Familie Achilles, Erdan, Osan, Akachi, Marlena, Jasmin, Thomas, Bianca, Rico, unseren langen Lülerschlager. Wir sind nochmal Talbecher. Rektor Herr Vogel, Shahin, Nesrin, Nessie, Biersen, Ostmünster, Murmel, bla bla bla bla. Beeilung. Und Co-Trainer Günther und noch alle Ärztefans. Okay. Und? Ich Wunsch habe ich, ja. Wahllob für immer. Für immer. Und ja. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Du heißt Grümel. Jawohl. Wieso? Och, mein anderer Name. Ach so, das ist, ja, ist es nicht dein Spitzname? Doch. Ach so. Ich hab so viel. Oje. Und wieso heißt du Grümel? Das musst du mir mal erzählen. Weil du ein Grümel bist, so klein, oder wie? Nö, einfach sehr direkt. Ach so. Mein anderer Spitzname ist schon zu verrufen. Ach so, und das hast du dir neuen zugelegt. Gute Warum? Idee. Also ich kündige an, Grümel aus Linkenheim. Also ich wollte eigentlich was zu tun, eine Schulterzahl, dass du jetzt so viel Mathe lernen sollst, kommt eh nichts dabei raus. Okay. Die graue Gehirnzelle brauchst du nicht auch noch strapazieren. Das heißt, wenn du das wieder geil machst. Okay, weiter? Okay. Das war's? Ja, ja. Und tschüss. Und tschüss. läuft gerade Automatik Lauer bei Powerplay. Ja. Aus Palmbach bei Karlsruhe. Hallo? Ja. Jetzt hast du 1000 Mal probiert. Und bist nicht durchgekommen? Ja. Jetzt sind wieder alle Leitungen zu. Tut mir leid. Ah, okay. Also, fangen wir mal an. Ich grüße dich, das CMW-Team, alle Alkoholiker und alle Anti-Alkoholiker. Wer wird da wohl in der Mehrzahl sein? Alkoholiker. Glaube ich auch. Okay, ganz besonders meine Freundin, die Nicole. Den Andreas, den Stefan, den Jesko, den Thorsten, alle KSC-Fans, den Rekord Express in Karlsruhe. Ja, grüß dich auch. Alle Schöllbrunner, Waldbrunner, Palmbacher und all die mich kennen und mögen. Okay. Und Wunsch, das KSC-Lied. Ja, die Aufsteiger. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Ciao. Radio Brand, Ärzte, Andreas Munk aus Rheinsamern bei Philipsburg, ja? Also wie oft verwechselst du denn jetzt noch, als ich Rheinsam heißt, nicht Rheinsamern? Du, ich schreib's bis morgen 100 Mal. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Ja, habe ich aber nicht geschrieben, und zwar in Norm. Ja, das ist alles. Nee, ich lass vom Computer ausdrucken. Also, okay. Also. Aber nicht mal ich müde wechseln. Nee, aber das kommt davon, du hast eine ganz schlechte Tonqualität drauf, ja? Echt? Das versteht also, man echt nicht richtig. Also ich grüße meine Bäckerklasse, zweites Lehrjahr in Karlsruhe-Dollach, meine zwei Brüder, meine Schwester, meine Eltern und alle, die ich vergessen habe. Und hast du den Titel Child of Days von Barry Gibb? Muss ich gucken. Muss ich gucken, kann ich nicht sicher sagen. Der ist in der Top 75 dabei. Dann hab ich's. Also. Wenn es in der Top 75 ist, hab ich's. Ja? Alles klar. Ich grüße alle Bäcker. Alle ja, Superbäcker. Alle mit Mehl und Teig und so. Gell? Ja, ja. Und tschüss. Tschüss. Jetzt kommt der Sascha aus Gaggenau. Ja, endlich, Mensch. Weißt du, das war nicht so wähl? Wie lange? Erzähl. Seit 7:30. Jetzt weißt du, wie los ist. Also seit 7:30 ist übertrieben? Das ist nicht weil übertrieben. Telefonieren geht erst ab 20 Uhr immer, ja? Bei mir. Das ist aber komisch. Ja. Deine Uhr. Ich habe nämlich einen Trick. Weißt du, wie ich durchgekommen bin? Nee, wie? Weißt du, dass immer am Anfang das Französische da kommt? Ja. Und da habe ich immer gewartet, bis es weg war und dann kam das Besetzzeichen, dann kamst du. Aha, das wissen jetzt alle anderen auch. Okay. Ja, ja. Weißt du, wie mich das hat? Nee. So. Vom Falk? Aha. Hegele. So, jetzt erzähl weiter. Also, erstmal grüß ich dich. Danke. Und deine Söhne. Ja. Und, alle, die mich kennen und mögen und grüße dich mit dem Lied. Kennst du das Taste von Rafa? Ja, wie heißt das? R-A-F-A. Ja, Rafa. Und wie heißt der Song? Rufer Team. Ja, und ob ich das hab? Also. Bring ich noch. Gut. Da heißt nämlich Let's Go, der Song. Let's Go. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Patrick aus Aachen. Also, ich grüße das Schmieder, Tobias, Schweizern, Simone, Kerstin, Klausen, seiner Freundin Marisa und ich nochmal Tali. Danke. Und das war's. Das war's. Musikwunsch, irgendwas von der Ärzte noch. Ja. Und bis morgen. Tschüss. Warte mal. Warum kommen wir da nicht durch? Ja, weil wir haben sechs Leitungen, ja? Ja. Und eine kann ich immer nur abnehmen. Und wenn dann 100 Leute auf einmal anrufen, weißt du, dann geht's halt einmal nicht. Ich bewerte, ich werde schon mit Finger wunden, ja. Ja, tut mir leid, du, ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Jetzt geht's weiter mit der Anke aus Dundenheim. Ja, ich möchte Silke, den Olli, den Elli, den Matze, den Alf, den Trau, Andrea, der Timo, der Rudel, Didi, Patricia, Patrick, der Jochen, der coole Egel, Trommler, Bär, meine Eltern und Geschwister und dich. Danke. Das war's? Ja. Tschüss. Mein Gewissen hat dich dazu gezwungen. Ich werde niemals dick und rund, weil ich mit guter werde. Ey, ja, Mensch, alle Leitungen sind zu. Tut mal halt, Freunde, ihr müsst mal weiter probieren. Jetzt ganz kurze Information. Ich möchte allen danken, die am Samstag in der Appenweierer Schwarzwaldhalle waren. Und da sind also Fragen an mich herangekommen, zum Beispiel bei des Neuen Markus. Neuen Markus nur in der großen Halle, also Appenweier Muggensturm, in der ganz großen Halle, weil da verschiedenes teurer geworden ist. 8 Markus weiterhin in Urlaufen und in kleineren Hallen und 6 Mark morgen Abend in der Kresselmühle Obersasbach. Da bin ich auch. Okay? Melanie aus Lauf. Jetzt geht's weiter. Hallo. Also, ich bin Angelika, Carmen, Rosi, Manu, Tanja, der Rest von der Achtigler, Tatjana, Bibi, Sonny, Christian, Dir, Käsi, alle Herzbetrieb, Bauer, dich, dann besonders den Johann Deger, den Thies und den Heiko. Besonders dann wünsche ich mir von Heino Blauzüber in dir. Ja, die habe ich hingerichtet, die kommen noch. Okay. Heino Spezial. Tschüss. Nicole aus Fröschenbach, ja? Ja, also ich grüße Trepsig, Tina, Martina, Tilge, Uli, Conny, Bettina, Wende, Dominik, Brigitte, Simon, Leistungsbrigkabel, Realschulkabel, sondern das Erzsäbe, Ali aus dem hinteren Aratal, Family und dich. Danke. Ja, und ich habe vor 2-3 Wochen mal Sprudel gewonnen. Du bist ein cooles Moll. Sprudel? Ja. 5 Kisten Mineralwasser. Ehrlich? Ja. Da weiß ich von nichts. Aber das ist, das war aber nicht bei meiner Sendung, oder? Nein, das war bei Nico. Aha. Ja, ja, gut. Ich frage mal nach. Okay, der Nico ist nämlich nicht mehr hier. Ich frage mal nach, wer das jetzt dir zustellt, den Sprudel. Okay. Ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Thorsten aus Karlsruhe-Durlach, salut. Hallo Charlie, ich will mal eine Banana grüßen, eher bekannt unter Kleine. Meine Schwester hat, das ist Westelektronik. Und natürlich ich, Charlie. Danke. Und fällt mal richtig los und was sollen die ganzen Ärzte auf dem Sender? Du bist schon furchtbar. Ja, Freund, du bist nicht am Laufenden, eben. Boah, wow, Ärzte und saurer Sprudel, du. Nee, ja, ja, nee, das hat ja, den sauren Sprudel hat er gewonnen, beim Quiz irgendwie. Und Ärzte, die sind ja ganz derart im Kommen, aber das könnt ihr ja in Durlach noch gar nicht wissen, weil wir erst seit 2 Wochen senden bei euch. Pass auf, ihr kriegt's noch reingedrückt, die Ärzte. Du. Okay. Hey du, Musikwunsch noch. Ja. Also vom Wolfgang Leinbach, der Frau, bin ich mal Juju. Juju? Ja. Von wem ist das? Weiß ich nicht. Oder Elton John, was in Spain. Und das ist schon besser. Okay. Jo. Also. Tschüss. Tschüssle. So, jetzt kommt Cinderella. Bei uns geht's weiter mit dem Telefon. Die Leitungen laufen wieder total heiß. Und hier ist übrigens immer noch... Now it's time for you to stay. The new dimension is... Say yo. Powerplay. Sascha aus Rauental. Okay, ich grüße der Alex, der Henning, dich und dann ganz herzlich noch die Nathalie. Und dann wünsche ich mir von der Ärzte Claudia 3. Hast du es? Claudia 3 muss ich gucken, warte mal. Claudia 2 kenne ich, aber Claudia 3, du. Also Claudia hat jetzt einen Mann. Oh, welch Wunder. Also gut, ich guck mal, ja? Okay. Tschüss. Tschüss. Karlsruhe, Durlach. Nee, Durlach, Karlsruhe. Tina, ich grüße dich. Hallo, ich grüße den, der wo vorhin sich wegen Ärzte beschwert hat, mein Bruder. meine Mutter, den Erik und Vicky. Aha. Mach weiter so, die tue ich auch. Danke, was hast du für einen Wunsch? Irgendwas von Michael Jackson. Ja, kann ich dir bringen. Okay, tschüss. Danke. It seems that you needed company, yeah. A kiss touched my soul. We felt the magic. She turned to me and said she had to go. Cinderella. Freunde, lass mal kurz 5 Minuten Hörer liegen. Ich muss mal geschwind in die Plattenlager ein paar Platten holen, ja? 5 Minuten Anrufpause, bitte. Bitteschön.